بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت يا رب سهلا. اللهم يسر وأعن يا كريم. Wir machen inshallah weiter beim 79. Fajr-Unterricht, wenn ich mich nicht irre, von das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Naam, der 69. Wir fangen inshallah heute an mit der 17. Hadith an Abi Ya'da Shaddad ibn Aus an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qal: Inna Allah katab al-Ihsana ala kulli shay' فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in dem Hadith von Abu Ya'la Shaddad ibn Aus von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Allah schrieb die Güte über alle Dinge. So wenn ihr tötet, dann seid gütig im Töten. Und wenn ihr schlachtet, dann seid gütig im Schlachten. Und der eine von euch soll sein Messer scharf machen und sein geschlachtetes Tier, yani, ruhen lassen. Yani nicht quälen. Überliefert bei Muslim. Ibn Rajab rahimahullah sagt, dieser Hadith überlieferte Muslim alleine, ohne Bukhari. Yani, dieser Hadith hat nur Muslim überliefert. Von der Überlieferung von Abi Qalaba, von Abi al-Ash'ath al-San'ani, von Shaddad ibn Aus, und al-Bukhari ließ es, weil er von, in seinem Sahih, von Abu al-Ash'ath nichts überliefert hat. Und er ist ein Schami und ein Vertrauenswürdiger. Abu al-Ash'ath. Yani al-Bukhari hat diesen Hadith überlassen, weggelassen, weil er von Abu al-Ash'ath in seinem Sahih nichts überliefert hat. Jedoch ist Abu al-Ash'ath vertrauenswürdig. Und es wurde dergleichen von Hadith Samura von Nabi sallallahu alaihi wasallam, das sagte: Allah azza wa jal ist gütig, so seid gütig. So wenn einer von euch tötet, so soll er gütig sein zu dem, was er tötet. Und wenn er schlachtet, dann soll er sein Messer scharf machen und sein Geschlachtetes ruhen lassen. Ja, nicht quälen. Überliefert bei Ibn Adi und At-Tawarani überlieferte von Hadith von Anas von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Wenn ihr urteilt, dann seid gerecht. Und wenn ihr spricht, dann seid gut oder gütig. Denn Allah ist gütig und liebt die Guttuenden. So ist seine Aussage sallallahu alaihi wasallam: Allah schrieb die Güte über alle Dinge. Und in einer Überlieferung von Abu Ishaq al-Fizari in das Buch As-Sir von Khalid von Abi Qalaba von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Allah schrieb die Güte über alle Dinge, oder er sagte, über jedes Geschöpf. So überlieferte es, yani, Abu Ishaq al-Fizari, als Mursal. Also, Mursal. Ja? Und wir haben schon einmal gesagt, was al-Hadith al-Mursal ist. Wenn ihr euch inshallah erinnern könnt. Also, nur um kurz zu erinnern, Al-Hadith al-Mursal ist, wenn yani der Hadith, derjenige, der von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet, ein Tabi'i ist und nicht ein Sahabi. Okay? Yani es ist eine gebundene Überlieferungskette bis zum Tabi, jedoch erzählt er nicht, wer von den Sahabi, von wem er von den Sahabi das gehört hat. Okay? Okay. Das ist die Überlieferung bei Abu Ishaq al-Fuzari. Mit dem Zweifel, yani mit der Unsicherheit, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, bei seiner Überlieferung, bei der Überlieferung von Abu Ishaq, ob er gesagt hat, bei alle Dinge oder über jedes Geschöpf. Und das Äußere von diesem Hadith oder das Offensichtliche von diesem Hadith erfordert, dass die Güte über jedes Geschöpf geschrieben ist. So ist alles oder alle Dinge oder jedes Geschöpf das, worüber die Güte, worüber geschrieben wurde, und das Geschriebene ist die Güte. Und es wurde gesagt, die Bedeutung ist, dass Allah die Güte für alle Dinge oder bei alle Dinge geschrieben hat. Oder er schreibt die Güte in der yani, wenn man die Oberhand oder Verantwortung über alle Dinge hat. So ist derjenige, über dem die Güte geschrieben wurde, nicht ernannt, nicht genannt, sondern derjenige, der ihm die Güte gewährt, ist genannt. Und das Wort Schreiben erfordert die Verpflichtung bei den meisten Fuqaha und Usuliyin. Usuliyin bedeutet die Ulama von Usul al-Fiqh. Im Gegensatz zu einigen von ihnen. Und die Verwendung des Wortes, das Schreiben im Koran, bei dem, was Pflicht ist, das Verwenden des Wortes im Koran, des Wortes Schreiben im Koran, ist über dem, was Pflicht ist, verpflichtend. Entweder aus Scharia verpflichtend, wie es eine Aussage im Koran, subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Das Gebet ist über die Gläubigen geschrieben zu festgelegten Zeiten. Surat Nisa, Vers 103. Und seine Aussage, geschrieben über euch ist das Fasten. Ja? Baqarah 182. Oder geschrieben oder vorgeschrieben über euch ist das Kämpfen. Ja? Baqarah 216. Oder, das ist aus Scharia-Gründen, wenn Allah azzawajal im Koran den Begriff Schreiben oder vorgeschrieben oder geschrieben, dann ist das entweder über das, was aus Scharia-mäßig verpflichtet wurde, oder was zweifellos passieren wird, yani schicksalmäßig. Ja? Wie ist eine Aussage? Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah hat geschrieben, ich und meine Gesandten werden siegen. Surat al-Mujadala 21. Und seine Aussage? وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Und wir schrieben in Zabur nach der Ermahnung, dass die Erde von meinen frommen Dienern geerbt wird. Ja? Surat al-Anbiya 105. Und seine Aussage? Dies, أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ. Das sind diejenigen, in deren Herzen er den Iman geschrieben hat. Ja? Surat al-Mujadala 22. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über den Qiyam, Qiyam al-Layl, yani von Schahr Ramadan, ich fürchtete, dass das über euch geschrieben wird. Und er sagte, mir wurde As-Siwak befohlen, bis ich gefürchtet habe, dass es über mich geschrieben wird. Ja? Und er sagte, über Ibn Adam wurde sein Anteil von Sinna geschrieben. So, er wird dies zweifellos erreichen oder erwischen. So ist dieser Hadith, natürlich bevor wir weitergehen, so sind diese Sachen, yani Qadr, dass das geschrieben wird, yani das wird passieren. Oder aus scharia-mäßigen Gründen, yani, wenn Allah azzajal sagt, kutiba alaikum al-qital, vorgeschrieben, yani khalas, es ist geschrieben bei euch, es ist Pflicht. Ja? Und über den Hadith, ja, über Ibn Adam wurde sein Anteil von Sinna geschrieben, so wird er das zweifellos erreichen. Yani, das, was von Sinna ist, ja, es muss nicht der Beischlaf sein, sondern alles, der Sinna der Augen, der Sinna der Ohren und so weiter und so fort. Okay? So ist dieser Hadith ein Wortlaut über die Verpflichtung des Ihsan, der Güte. Und Allah befahl dies. Allah Ta'ala befahl dies, so sagte er, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah befiehlt die Gerechtigkeit und die Güte. Surat An-Nahl, Vers 90. Und er sagte, Ahsinu, Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Surat Al-Baqarah, 195. Seid gütig, denn Allah liebt die Guttuenden oder die Gütigen. Und dieser Befehl mit der Güte kann einmal für die verpflichtend wie die Güte zu den Eltern und zu der Verwandtschaft, je nachdem womit die Güte und die die Pflege der Nachbarschaft der Verwandtschaft erreicht wird. Und auch die Güte zum Nachbarn, das darüber haben wir schon gesprochen, je nachdem die Gast erreicht wird oder geschieht, yani die gute Gastschaft, wie wir bereits erwähnten. Und manchmal ist es empfohlen, wie die Spende, die nicht verpflichtende Spende und dergleichen. Und dieser Hadith weist darauf, dass der Ihsan in allen Dingen von den Taten verpflichtend ist. Ja, jedoch ist der Ihsan, die Güte, bei jeder Sache, je nachdem. So ist der Ihsan bei der Einhaltung der Pflichten, die innerlichen und die äußerlichen, dass man sie nach der besten Art und Weise und der besten Art und Weise ihrer Pflichten erfüllt. Und Höhe von den Ihsan und dieser Maß von Ihsan ist darin Pflicht. Okay? Dass man die Pflichten davon auf die beste Art und Weise tut. Okay? Die Ihsan, was aber den Ihsan betrifft, dass man das Empfohlene der Pflichten macht, so ist das nicht Pflicht, sondern empfohlen. Und der Ihsan, die Güte bei der Unterlassung der Verbote ist, dass man sie unterlässt, dass man sie lässt. Der Ihsan, dass man sie lässt. Und dass man das Äußere und das Innerliche davon von sich fernhält. Okay? So wie Allah Azzawajal sagte, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنِهِ. Und lässt das Äußere der Sünde und das Innere davon. Surat Al-An'am 120. So ist dieser Teil oder dieser Maß von Ihsan darin Pflicht. Darin Pflicht. Was aber den der Ihsan betrifft, die Güte, bei der Geduld über das, was vorgeschrieben ist, oder was Schicksal yani, vorgeschrieben oder bestimmt wurde, oder bestimmt ist, so ist das, dass man die Geduld, dass man sich in Geduld übt, nach der besten Art und Weise, ohne Verzweiflung und ohne Unzufriedenheit. Ja? Und der Ihsan, die Güte, die Pflicht ist, in dem Verkehren mit den Geschöpfen und wie man sie behandelt, ist, dass man das macht, was Allah von ihren Pflichten, von ihren Rechten verpflichtet hat. Bei all dem. Und der Ihsan, der Pflicht ist, über die Herrschaft, über die Geschöpfe ist, dass man die Pflichten der Herrschaft allesamt erfüllt. Und das, was mehr als Pflicht ist, bei all dem, ist Ihsan, das nicht Pflicht ist. Okay, wir hören inshallah hier auf. Ich sage Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.